Als Letzte kamen Margarete und Henna und setzten sich ein bisschen abseits. Mit jedem, der kam, wurde Karins Herz schwerer. Karin sang drei Strophen des Lieds von der güldenen Sonne. Ihr Mann und Ilse kannten den Text und sangen mit. Ein paar von den anderen summten die Melodie. Dann las sie den Vers vor. Das ist das Motto der Universität Freiburg, wusste Ulrich. Das ist das Motto der CIA, ergänzte Marco spöttisch. Es ist das Motto jeden Lebens, sagte Karin und redete vom Sehen und Begreifen. Wer wir sind, wenn wir es sehen und begriffen, hätten wir die Chance, darüber hinauszugehen. Wenn nicht, blieben wir darin hängen. Darum dürften wir anderen die Wahrheit aber nicht aufnötigen. Wir alle hätten, wo Wahrheiten zu schmerzlich und wir ihnen nicht gewachsen seien, unsere Lebenslügen. Und es gelte im anderen, die Wahrheit der Schmerzen zu sehen und zu respektieren, die seine Lebenslügen offenbarten. Allerdings offenbarten Lebenslügen nicht nur Schmerzen, sie schafften sie auch. Wie sie uns daran hinderten, uns selbst zu sehen, könnten sie uns auch daran hindern, den anderen zu sehen und uns von ihm sehen zu lassen. Ohne ein Ringen um die Wahrheit, die eigene und auch die des anderen, gehe es manchmal nicht. »Also doch aufnötigen«, warf Andreas ein. »Nein, ich rede von einem Ringen von gleich zu gleich, nicht von Macht und Zwang.« Andreas gab nicht nach. »Na, was ist mit Eltern und Kindern, Männern und wirtschaftlich abhängigen Frauen, Frauen und verliebten Männern, gleich zu gleich oder Macht und Zwang?« Karin schüttelte den Kopf. »Du kriegst nur das eine oder das andere. Wenn du dem anderen nicht von gleich zu gleich begegnest, kriegst du vielleicht Macht, aber gewiss nicht Wahrheit. Wenn das stimmt, kann man einem anderen die Wahrheit nicht aufnötigen. Warum hast du gesagt, wir dürfen es nicht, wenn wir es gar nicht können?« Karin erklärte, sie habe sagen wollen, man könne dem anderen die Wahrheit nicht nur nicht aufzwingen, man solle es nicht einmal versuchen. »Aber warum soll man es nicht können? In der Geschichte gab es immer wieder erfolgreichen Zwang, zu richtigen Wahrheiten wie zu falschen.« Karin hatte sich verheddert. »Geht die Auslegung des Verses nur auf, wenn die Wahrheit als die Wahrheit des Wortes Gottes verstanden wird? Aber so hatte sie zu den Freunden nicht reden wollen. Konnte sie überhaupt noch so reden? Sie hatte den Vers immer als weltliche, analytische, therapeutische Weisheit für stimmig gehalten und gemocht. Sie wollte zum Schluss kommen und damit enden, dass auf erzwungenen Wahrheiten kein Segen liege. Aber Andreas erwähnte die deutsche Niederlage 1945 als Beispiel für gelungenen Zwang zur Wahrheit. Und sie ließ es sein. Sie lächelte und sagte, »Ich weiß nicht mehr weiter. Ich mag den Vers, er macht mir Mut. Aber vielleicht verstehe ich ihn nicht, vielleicht stimmt er auch nicht. Manche kehren ihn um, so dass nicht die Wahrheit frei, sondern die Freiheit wahr macht. Dann gibt es so viele Wahrheiten, wie Menschen ihre Leben frei leben. Mich erschreckt der Gedanke. Ich möchte, dass es eine Wahrheit gibt. Aber was zählt mein Wunsch? Und was war das für eine Andacht? Ich danke euch fürs Kommen und Zuhören und bete noch das Vaterunser.« Danach organisierte Christiane die Vorbereitung des Frühstücks. Brötchen holen, Kaffee mahlen und brühen, Schinken auf die Platte und Käse aufs Brett legen. Eier kochen, Tisch decken. Ulrich fuhr zum Bäcker und nahm Jörg mit. Dole und Ferdinand kümmerten sich gemeinsam um den Kaffee. Karin, ihr Mann und Ilse sangen beim Tischdecken Kirchenlieder. Andreas kochte die Eier und packte sie sorgsam in ein Bett aus Handtüchern. Margarete inspizierte mit Henna den Dachboden und den Keller. Alle waren froh, tätig zu sein und nicht reden zu müssen. Aber wie sollten sie dem Reden entkommen? Nur die wunschlos Glücklichen entkommen ihm und die hoffnungslos Verzweifelten. Kaum saßen die Freunde um den Frühstückstisch, richtete Jörg sich auf seinem Stuhl auf und fing an. »Ich weiß, wir haben geirrt und gefehlt. Wir haben einen Kampf aufgenommen, den wir nicht zu dem Erfolg führen konnten, zu dem wir ihn führen wollten, und also hätten wir ihn nicht aufnehmen sollen. Wir hätten einen anderen Kampf aufnehmen sollen, aber nicht diesen. Kämpfen mussten wir. Unsere Eltern haben sich angepasst und um den Widerstand gedrückt. Wir durften das nicht wiederholen. Wir durften nicht einfach mit ansehen, wie in Vietnam Kinder in Napalm verbrannten, in Afrika verhungerten, in Deutschland in Anstalten gebrochen wurden. Wie Benno erschossen, auf Rudi ein Attentat verübt und ein Schweizer Journalist, der ihm ähnlich sah, beinahe gelyncht wurde. Wie der Staat seine Fratze der Macht, der Unterdrückung von Andersdenkenden, Unbequemen, Unbrauchbaren immer frecher zweigte. Wie unsere Genossen, ehe sie verurteilt wurden, ehe sie auch nur vor Gericht standen, isoliert, geprügelt, mundtot gemacht wurden. Ich weiß, dass wir Gewalt falsch eingesetzt haben. Aber Widerstand gegen ein System der Gewalt geht nicht ohne Gewalt. Jörg redete sich warm. Er hatte sich seine Rede so sorgfältig überlegt, dass er zunächst dozierend klang. Aber er trug mit wachsender Sicherheit und Leidenschaft vor. Die meisten hörten betreten zu. Jörg redete, wie man vor 30 Jahren geredet hatte und heute einfach nicht mehr redete. Es war peinlich. Sein Sohn, für den die Rede vor allem bestimmt war, gab sich Mühe, gelangweilt und überlegen auszusehen und sah Jörg nicht an, sondern auf die Wand oder aus dem Fenster. Marco war mit großen Augen bei der Sache. Das war der Jörg, auf den er gewartet hatte. Wegen des Anschlags auf die amerikanische Kaserne bin ich gescholten worden, verurteilt natürlich auch, aber von solchen wie euch gescholten. Wir konnten die Bomben nicht darlegen, wo die Amerikaner ihre Verbrechen begingen, sondern nur, wo sie sie vorbereitet und sich von ihnen erholt haben. Wenn man keinen Anschlag auf die SS in Auschwitz machen konnte, hätte man ihn eben in Berlin machen müssen, wo sie die Judenvernichtung vorbereitet, oder im Allgäu, wo sie sich von ihr erholt hat. Und was den Präsidenten angeht. Unsere Anwälte haben dafür gekämpft, dass wir als Kriegsgefangene angesehen und behandelt werden und hatten damit keinen Erfolg. Aber er verstand. Er war mit uns im Krieg, hat sich als Kämpfer gesehen und uns auch. Karin fand die Richtung, die Jörgs Rede nahm, gefährlich. Lass uns, ich will nur noch eines sagen. Ich weiß, dass ich geirrt und Fehler gemacht habe. Ich erwarte nicht, dass ihr billigt, was ich getan habe. Oder auch nur meint, der Staat und die Gesellschaft hätten fairer mit uns umgehen sollen. Ich will nur den Respekt, den der verdient, der alles für eine große gute Sache gegeben und für seine Irrtümer und Fehler bezahlt hat. Der sich nicht verkauft hat, um nichts gebeten hat und sich nichts hat schenken lassen. Ich habe nie einen Deal mit der anderen Seite gemacht, im Vollzug nie Vorteile beantragt, nie um Gnade gebeten. Ich habe nur die Anträge gestellt, die man halt stellt. Wir haben gestern darüber gesprochen. Ich habe nicht mehr alles in Erinnerung, ich habe manches vergessen. Aber ich habe für alles bezahlt. Jörg sah in die Runde. So, das war, was ich euch sagen wollte. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Wenn du das alles so siehst, wo hast du denn eigentlich, wie sagst du, geirrt und Fehler gemacht? Sein Sohn fragte kalt und ruhig. Die Opfer. Ein Kampf, der nicht zum guten Ende kommt, rechtfertigt keine Opfer. Aber wenn ihr mit euren Aktionen die Revolution in Deutschland oder Europa oder die Weltrevolution losgetreten hättet, wären die Opfer gerechtfertigt? Natürlich wären sie gerechtfertigt, wenn wir durch die Revolution eine bessere, gerechtere Welt geschaffen hätten. Die Opfer von Unschuldigen, auch die schlechte, ungerechte Welt, in der wir leben, opfert Unschuldige. Der Sohn sah den Vater an, sagte aber nichts mehr. Er sah ihn an, als habe er ein Monster vor sich, mit dem es keine Gemeinschaft geben kann. Aber du kannst doch nicht meinen, dass das Opfer von Unschuldigen nie gerechtfertigt ist. Aber du kannst doch nicht meinen, dass das Opfer von Unschuldigen nie gerechtfertigt ist. Wenn man Hitler nur so hätte umbringen können, dass auch Unschuldige, das ist eine Ausnahme. Ihr habt die Ausnahme zur Regel gemacht. Ferdinand wandte sich an Eberhard, der neben ihm saß. Geben Sie mir bitte ein Brötchen.« Er schnitt das Brötchen auf und köpfte ein Ei. Jörg schüttelte den Kopf, sagte aber nichts mehr. Eberhard gab die Brötchen weiter. Christiane reichte die Platte mit dem Schinken rund und Margarete das Brett mit dem Käse. Als Dohle aufstand, die eine Kaffeekanne nahm, vom Platz zu Platz ging und einschenkte, nahm Ferdinand die andere und tat es ihr nach. Das Gespräch kam in Gang über den Regen, den Aufbruch und die Heimfahrt, die Wahrheit, die frei und die Freiheit, die wahr macht, den Wandel der Zeit. Eberhard fing davon an, und obwohl er es nicht sagte, wussten alle, dass er von Jörgs unzeitgemäßer Rede sprach. Ohne dass sie widerlegt worden wären, sind Themen, Probleme, Thesen eines Tages einfach erledigt. Sie klingen falsch. Wer sie vertritt, isoliert sich. Wer sie mit Leidenschaft vertritt, macht sich lächerlich. Als ich zu studieren angefangen habe, zählte nur der Existenzialismus. Am Ende meines Studiums begeisterten sich alle für die analytische Philosophie. Und vor 20 Jahren kamen Kant und Hegel wieder. Weder die Probleme des Existenzialismus waren gelöst, noch die der analytischen Philosophie. Man hatte sie einfach satt. Marco hatte aufmerksam zugehört. Weil sie nicht gelöst sind, kommen sie wieder. Auch die RAF kommt wieder. Nicht so wie damals, aber sie kommt wieder. Und weil der Kapitalismus global geworden ist, wird sie ihn auch global bekämpfen. Konsequenter als damals. Dass heute nicht mehr schick ist, von Unterdrückung, Entfremdung, Entrechtung zu reden, heißt doch nicht, dass sie verschwunden sind. In Asien wissen junge Muslime, wogegen sie kämpfen müssen. Und in Europa wissen es die Jungs in den französischen Vorstädten. Und auf dem ostdeutschen flachen Land wissen sie es zwar noch nicht, aber sie fühlen es. Es gärt. Wenn wir alle uns zusammentun, unsere Terroristen haben sich als Teil unserer Gesellschaft verstanden. Es war auch ihre Gesellschaft. Sie wollten sie verändern und dachten, es gehe nur mit Gewalt. Die Muslime wollen unsere Gesellschaft nicht verändern, sondern zerstören. Ihre große Koalition der Terroristen können sie vergessen. Andreas fragte spöttisch, oder soll ihre neue RAF den Gottesstaat bei uns herbeibomben? Henna war mit den Gedanken bei seiner Mutter. Manchmal terrorisierte sie ihn mit ihren Forderungen, ihren Vorwürfen, ihrem Jammern und Nörgeln, ihren zielsicheren, verletzenden Bemerkungen. Sie spielte das Spiel nicht mehr mit, bei dem man zum anderen nett ist, damit er zu einem nett ist. Es lohnte sich für sie nicht mehr. Warum sollte sie heute nett sein, damit der andere morgen nett ist, wenn sie morgen vielleicht schon tot ist? Ging es den richtigen Terroristen ähnlich? Hatten sie aufgehört, nach den Spielregeln zu spielen, weil sie nichts davon hatten, sich an sie zu halten? Weil sie, wenn arm, keine Chance des Erfolgs hatten und wenn reich, das Spiel als verlogen, verkommen, leer erlebten? Er fragte Margarete. Frauen kennen das. Sie spielen nach den Spielregeln und bewirken nichts, weil das Spiel ein Männerspiel ist und sie Frauen sind. Manche sagen sich, dass sie den Spielregeln dann auch nicht verpflichtet sind. Andere hoffen, dass sie, wenn sie die Spielregeln besonders getreulich beachten, eines Tages doch noch gleichberechtigt mit den Männern spielen dürfen. Und du? Ich? Ich habe mir eine Ecke gesucht, wo ich alleine spielen kann. Aber ich verstehe die Frauen, die sich den Spielregeln nicht verpflichtet fühlen. Ich verstehe, dass unter den Terroristen so viele Frauen waren. Könntest du meinst, wenn ich meine Ecke nicht hätte? Sie lachte und nahm seine Hand. Ich würde mir eine andere suchen. Sie drückte seine Hand und warf ihm einen Blick zu, mit dem sie seine Aufmerksamkeit auf Jörg lenkte. Er saß ihnen gegenüber. Nach seiner kleinen Rede hatte er nichts mehr gesagt. Er hatte auch nichts gegessen oder getrunken. Er hatte nur vor sich hingestarrt. Er sah aus wie jemand, der getan hat, was zu tun war, der darauf vertraut, dass es eine Wirkung hat, auch wenn die Wirkung auf sich warten lässt, der mit sich im Reinen ist, auch wenn er es schwer hat. Er sah nicht glücklich aus, aber zufrieden, selbstzufrieden. Das passte so wenig in die Runde wie seine Rede in die Zeit. und Margarete wurde erstmals von Mitleid erfasst. Jörg war in seine Wahrnehmungen und Vorstellungen eingesperrt. Er trug seine Zelle mit sich, vermutlich schon lange, bevor er in eine Zelle gesteckt wurde. Und sie konnte sich nicht vorstellen, wie er aus ihr herausfinden sollte. Sie schnitt ein Brötchen auf, belegte die eine Hälfte mit Schinken und die andere mit Käse und legte es ihm auf den Teller. »Iss was, Jörg!« Sein Blick kehrte an den Tisch zurück und fand ihren. Er lächelte. »Danke. Dein Kaffee ist kalt geworden, ich hole dir frischen.« »Oh nein! Kalter Kaffee macht schön, weißt du das nicht? Im Gefängnis war er oft kalt. Du bist nicht mehr im Gefängnis. Und du bist schön genug.« Er lächelte wieder, ganz entspannt, dankbar, zutraulich, als ob sie ihn zärtlich verwöhne. »Ja, dann vielen Dank.« Margarete stand auf, nahm seine Tasse, leerte sie in der Küche in den Ausguss und wartete, während das Wasser heiß wurde und durch den Filter tropfte. Sie hörte das Gewirr der redenden, lachenden Stimmen am Frühstückstisch. Manchmal drang ein lautes Wort zu ihr herüber. Kleingarten, revolutionärer Purzelbaum, Zwetschgenkuchen, Presseerklärung. Und sie fragte sich, wovon gerade die Rede sein mochte. Sie freute sich auf die Ruhe nach der Abreise der Gäste. Würde Henna mit den Ersten oder mit den Letzten aufbrechen oder bis zum Abend bleiben? Sie hatten nichts verabredet, kein Wiedersehen hier draußen, keines in Berlin. Eine Nacht lang hatten sie sich umarmt und Rücken an Rücken gelegen und dem Atem des anderen gelauscht. Sie hatten einander zugehört, aber fast nichts gefragt. Zwischen ihnen war so wenig und zugleich so viel passiert, dass Margarete sich alles vorstellen konnte. Sie war ganz ruhig. Als Jörg den Kaffee hinstellte, war er mit den Gedanken woanders. »Zu viel Ehre«, sagte er abwehrend zu Ulrich. Aber Ulrich insistierte. Sie sollten Christianes batteriebetriebenes Radio holen und in 5 Minuten die Sendung mit der Rede des Bundespräsidenten hören. »Erinnert ihr euch nicht mehr, wie wir an Silvester immer Dinner for One und dann die Rede des Bundespräsidenten gesehen haben? War jedes Mal ein Mordspaß. Auch Andreas stimmte zu. Du wirst auf die Rede angesprochen werden, da ist es besser, du kennst sie.« Also wurde das Radio geholt und angestellt. Der Sprecher erläuterte, als der Bundespräsident zugesagt habe, in diesem Jahr die Berliner Domrede zu halten, habe er das Thema offen gelassen. Er wolle über das sprechen, was die Menschen zur Zeit der Rede beschäftige. Nun wisse das Land seit einer Meldung der Süddeutschen Zeitung vor morgen, dass der Bundespräsident am Freitag einen Terroristen begnadigt und dass der Terrorist mit einer Kriegserklärung geantwortet habe. Es sei bekannt, dass die Begnadigung von Terroristen den Bundespräsidenten in den letzten Monaten intensiv beschäftigt habe. Es würde nicht Wunder nehmen, wenn sie auch der Gegenstand der Rede sei. Jedenfalls sei das Offenlassen des Themas ein glänzender Einfall des Bundespräsidenten oder seines Public Relations Beraters gewesen. Die Spannung sei groß und der Dom voll. Jörg sah Marco fassungslos an. »Du hast die Erklärung rausgegeben, die du mir gestern gezeigt hast und die ich mir noch überlegen wollte?« »Ja. Ich habe sie juristisch checken lassen. Sie kann dir nicht schaden. Ob sie deiner Stimmung gemäß ist oder deinen ästhetischen Ansprüchen genügt oder deiner Schwester gefällt, darauf kann die Revolution keine Rücksicht nehmen. Also steh zu ihr. Die Alternative ist, dass du dich lächerlich machst.« Marco, halb im Ernst, halb im Scherz, hielt die geballte Faust hoch. »In der Erklärung steht doch nichts anderes, als du heute Morgen hier gesagt hast.« Jörg nickte müde. »Vielleicht«, so sagte er sich, »hatte Marco recht und war die Erklärung richtig und als Konsequenz dessen, was er am Morgen gesagt hatte, notwendig. Aber auch das Richtige und Notwendige kann einen überrollen. Überhaupt überrollte ihn alles, seit er aus dem Gefängnis war.« Der Sprecher blendete das Ende des Schlusschorals ein, auf den die Begrüßung des Bundespräsidenten durch den Bischof folgte. Dann redete der Bundespräsident. Er sprach vom deutschen Terrorismus in den 70er bis 90er Jahren, von den Tätern und den Opfern, von der Herausforderung und der Bewährung des freiheitlichen Rechtsstaates, von der Verpflichtung auf die Achtung und den Schutz der Menschenwürde. Diese Verpflichtung lasse den Staat denen, die ihn und die Bürger und Bürgerinnen angreifen, stark begegnen. Sie mache ihn aber auch stark genug, bei der Verteidigung seiner Ordnung Maß zu halten. Und wenn keine Gefahr mehr bestehe, den Kampf zu beenden. Das letzte Ziel sei immer Befriedung und Versöhnung. Noch 3 Terroristen seien in den Gefängnissen eingesessen. Er habe alle 3 begnadigt. Er habe ein Zeichen setzen wollen, dass der deutsche Terrorismus und die Spannungen und Risse in der Gesellschaft, mit denen er einherging, vorbei seien. Vor uns stünden neue Bedrohungen, auch terroristische, denen wir befriedet und versöhnt begegnen wollten. Ich habe mich mit jedem Einzelnen beschäftigt und, die Medien haben darüber berichtet, auch getroffen.